Lieber Freund, die Indianer sind harmlos. Im strengsten Winter gehen sie fast nackend. Am Niagara-Fall vergossen wir Tränen über die Erhabenheit der Natur. Merkwürdig sind hier die großen Rechte der Frauen. Eine Zeugin vor Gericht gilt mehr wie 10 Männer. Eine Frau kann durch ganz Amerika reisen, sie bleibt unbelästigt. Täglich ziehen jetzt Karawanen nach den Goldminen in Kanada. Kapitel 6 – Die neue Welt. Lieber Vetter, liebe Nichte, New York ist ein Gewühl von Menschen. Es war einem ganz unheimlich, wenn einen schwarze, gelbe oder kupferrote Gesichter anschauen. Aber an das alles kann man sich gewöhnen. Selbst meine liebe deutsche Sprache musste man beiseite setzen, so schlecht einem die grunzende amerikanische Sprache auch vorkam. Im Anfang war ich nicht imstande, ein Wort von dem anderen zu unterscheiden. Aber jetzt spreche ich so gut Englisch wie manch einer, der 5 Jahre im Lande ist. Hier muss man viel lernen, von dem man in Europa keinen Begriff hat. Besonders, wenn man nicht viel Geld mitbringt. Nicht selten werden Auswanderer in den Einwanderungshäfen schon empfangen, von Familienmitgliedern oder von Verwandten und Bekannten. Nicht selten wissen sie sehr genau, in welchen Zug sie steigen müssen. Sie haben häufig auch schon entsprechende Tickets dabei, um in den Siedlungszonen anzukommen, in denen schon Verwandte oder Bekannte leben. Für diese Gruppen, und das sind sehr, sehr viele, ist also der Weg in die USA wahrlich nicht der Weg in irgendein unbekanntes Land. Es gibt aber auch bittere Enttäuschungen für die Neuankömmlinge. Manch einer hat sich den Empfang herzlicher vorgestellt. Sobald ich an Land kam, um dem Allgütigen für meine Einfahrt zu danken, ging ich in die Synagoge. Ich glaubte, unter meinen Glaubensgenossen einige zu finden, die ich um einen Rat fragen könnte. Aber ich fand einen Tempel voll herzloser Menschen. Nicht ein einziger wollte etwas wissen, noch weniger etwas für mich tun. Man sollte kaum glauben, wo 8000 Jehuda wohnen, dass das möglich sei. Nun will ich für meine noch wenigen übrig gebliebenen paar Groschen mir Ware kaufen und aufs Land hausieren gehen. Mit welcher Lust dies bei mir geschieht, könnt ihr euch vorstellen. Aber das sind gewöhnliche lose große Erwartungen. Hier muss man alles tun, wenn man kein Kapital hat und nicht vor Hunger sterben will. Mit dem Willkommensgruß in Ellis Island werden die Auswanderer zu Einwanderern und lernen die amerikanische Wirklichkeit, das Leben jenseits der Schilderungen aus den Briefen, schnell kennen. Aber sind Sie damit auch schon Amerikaner? Mit der Einreise in die USA ist man nicht automatisch amerikanischer Staatsbürger. Für die meisten ist das, zumindest im 19. Jahrhundert, auch erst einmal nicht von entscheidender Bedeutung. Viel wichtiger ist es, guten, fruchtbaren Boden zu finden. Die meisten deutschen Einwanderer ziehen in Richtung Mittlerer Westen und stecken dort ein Claim ab. Das Land kostet 1,25 Dollar pro Acre. Ein Acre hat die Größe von etwas mehr als 4000 Quadratmeter. Ein Morgen, die kleinste Ackergröße in Deutschland, umfasst ein Viertel Hektar oder 2500 Quadratmeter. Der Preis von 1,25 Dollar für ein Acre ist traumhaft preiswert. Und die Zahlungsbedingungen 5 Jahre nach Beginn der Bewirtschaftung sind ideal. Doch die Sache hat natürlich auch einen Haken. Verehrter Vater, es ist mir alle Lust vergangen, Land zu kaufen. Und es will mir im Busch nicht gefallen, wo alles so sehr wild und öde ist. Wer nicht gerade am Wege wohnt, der bekommt manche Woche niemanden zu sehen. Alle Kraft und Energie fließt in die Kultivierung des Bodens. Die meisten versuchen, im Frühjahr oder Frühsommer anzukommen, um vor dem Winter noch ein Feld bestellen und eine erste Ernte einfahren zu können. Ein deutscher Kleinbauer muss sich dazu dem harten Kampf mit dem Prärieboden stellen. Das Präriegras wächst sehr tief in die Erde und ist sehr, sehr zäh. Mit einem deutschen Pflug hat man keine Chance. Die zweite Umstellung betrifft die Feldfrüchte. Die meisten Deutschen kommen von der Getreidewirtschaft. In Amerika aber ist der Mais viel populärer und bringt auch mehr Gewinn. In den Gebieten um Chicago, das ganz bevorzugt von Deutschen besiedelt wird, wartet um 1870 eine dritte Herausforderung. Die Maiswirtschaft wird aufgegeben zugunsten einer intensiven Milchwirtschaft. Den Einwanderern wird ein hohes Maß an Flexibilität abverlangt. Vielen deutschen Einwanderern gelingt es schnell, sich an die neuen Bedingungen anzupassen. Liebe Eltern und Geschwister, ich befinde mich gegenwärtig in einer Gegend, welche vor 21 Jahren noch ganz im Besitze der Indianer oder Wilden war. Noch vor wenigen Jahren traf man hier auf keine einzige Farm. Vor 4 Jahren wurde hier das Land zum Verkauf angeboten. 1,25 Dollar für ein Acre, was nach eurem Gelde 2,45 Gulden ist. Jetzt ist es nicht mehr unter 10 bis 15 Dollar, nach eurem Gelde 25 bis 40 Gulden zu haben. Aus dieser Darstellung könnt ihr ersehen, welchen Aufschwung die Verhältnisse hier nehmen und dass man bei Fleiß und Ausdauer noch eher zu etwas kommen kann als in Deutschland. Ich kenne hier Leute, welche vor 4 oder 5 Jahren keine 25 Dollar Vermögen besaßen und jetzt Leute von 2.000 oder 3.000 Dollar sind. Ihr müsst euch Amerika nicht als Wildnis oder lauter Hecken und Stauden und Berge vorstellen. Die Einwanderer kommen aus einem Land, in dem Ackerflächen knapp und Arbeitskraft dementsprechend überflüssig, also wertlos ist. Jetzt besiedeln sie ein Land, in dem Ackerflächen im Überfluss vorhanden und Arbeitskräfte sehr gefragt sind. Arbeit ist wertvoll, also sind die Löhne hoch. Die Kultivierung des Landes schreitet rasch voran, nicht zuletzt deshalb, weil die Amerikaner sehr früh damit beginnen, Maschinen einzusetzen. Den Einwanderern, viele sind fortgegangen, bevor eine nennenswerte technische Entwicklung in Deutschland eingesetzt hat, scheint ihr Wechsel in die neue Welt auch ein Wechsel in ein neues technologisches Zeitalter zu sein. Lieber Georg, der Farmer sät mit Maschinen, mäht, erntet und drischt mit Maschinen. Der Weizen läuft gereinigt in den Sack. Sogar der Koch verklopft die Eier mit Maschinen. Es wird sehr stark auf Luftschifffahrt studiert. Eine bewundernswerte Erfindung sind die Improved Double Turbine Water Wheels, sind empfehlenswert, um Maschinen anzutreiben. Lieber Bruder und Schwägerin, ich ging mit Wilhelm in alle Sägemühlen. Du kannst nicht glauben, wie er sich gewundert hat. Er hat so etwas in seinem Leben noch nicht gesehen. Wir waren in einer Sägemühle, wo man alle Tage 50.000 Fuß Bretter schneidet. Er sagte, wenn ich das nach Deutschland schreibe, glauben Sie mir nicht. Aber es ist die gründliche Wahrheit. Liebe Mutter, liebe Geschwister, es lässt sich nicht leugnen, und gerade das mag Europa überrascht haben, dass Amerika längst aus dem Hinterwäldlerstadium herausgetreten ist, ja in vielen Zweigen alle übrigen Nationen überflügelt hat. Aber ebenso wahr ist es, dass nicht die Yankees, sondern die Einwanderer, zumal die Deutschen, dazu den Löwenanteil geliefert haben. Ich schätze hier sehr, abgesehen von seinen sonstigen Mängeln, die politische Freiheit und vor allen Dingen, auch wieder trotz seiner Mängel, das hiesige Patentrecht, das es einem so leicht macht, die geringste Idee als Eigentum für sich zu sichern. Unternehmertum wird früh und intensiv gefördert. Während zwischen 1790 und 1810 ca. 80 Patente pro Jahr angemeldet werden, sind es 1830 bereits 500, 1860 sogar 5000. 1783 erfindet Oliver Evans aus Delaware eine automatische Mühle. 1791 meldet John Fitch ein erstes Patent für ein Dampfboot an. Maschinen zur Baumwollgewinnung und Verarbeitung brechen die englische Vormachtstellung in diesem Markt. Der Dampfwebstuhl ermöglicht, unter einem Dach zu spinnen und zu weben. 1834 stellt Cyrus McCormick eine automatische Erntemaschine vor. Elias Howe erfindet, Isaac Singer verbessert, die Nähmaschine. Immer mehr Bereiche werden mechanisiert. Ackerbaugeräte, die Herstellung von Möbeln, Eisenbahnschienen, Lokomotiven, Leder, Seide, Kerzen, Schnaps, Textilien. Man kann davon ausgehen, weil die deutsche Auswanderung sich ganz wesentlich auf die Phase von den 1830er Jahren bis zu den frühen 1890er Jahren konzentriert, dass Zielgebiete der deutschen Auswanderung vor allen Dingen die Gebiete sind, die in dieser Zeit in den USA voll erschlossen sind. Das sind Gebiete nicht ganz im Osten, sondern Gebiete im mittleren Westen. Das sind Gebiete, wo sich seit den 1830er, 1840er Jahren Deutsche ansiedeln und über Jahrzehnte hinweg immer wieder Menschen in diese Gebiete geholt werden. Was man dazu sagen muss, ist allerdings etwas, was vielleicht bestimmte Bilder in diesem Zusammenhang zerstört. Die Auswanderung in die USA aus Deutschland ist keineswegs hauptsächlich eine Wanderung in die Landwirtschaft, sondern es ist überwiegend eine Zuwanderung in städtisch-gewerbliche Zonen. Chicago beispielsweise ist eine der wichtigen deutschen Zuwandererstädte. Nicht nur, weil es sozusagen das Tor zum Mittleren Westen ist, sondern auch, weil es eben viele, viele Erwerbsmöglichkeiten bietet. Die Schlachthöfe sind die klassische Durchgangsstation für deutsche Einwanderer, die zunächst einmal über Monate, über Jahre hinweg hier Geld verdienen, um sich dann weiter im Mittleren Westen anzusiedeln. Also sehr häufig ist es zunächst einmal eine Einwanderung in die Städte und sehr häufig ist es von dort aus dann der Versuch, sich weiter in Richtung auf den Mittleren Westen zu bewegen und in die Kleinstädte bzw. aufs Land zu ziehen, um dort landwirtschaftlichen Besitz zu erwerben. Lieber Onkel, liebe Tante, wenn du leicht dich erbrechen kannst, so kotzt du sofort, wenn du mit uns einen Blick in diese Stadt Chicago tust. Das Innere der Stadt gleicht einer großen Fabrik. Der erste Schritt auf die Straße versetzt dich bis an die Enkel in den Dreck. Wagen und Karren zu Hunderten, dicht an dicht. Dazwischen eine endlose Zahl von Straßenbahnen, teils mit Pferden, teils mit Drahtseilen, unterirdisch befördert. 3 oder 4 hintereinander gehängt, aber alles voller Dreck. Ein Rennen von sausenden Menschen, mit wenigen Ausnahmen, alles voller Dreck. Herum hohe Häuser, 16 bis 20 Stock hoch, aus Stahl und Stein erbaut, starrt man sie an. Und alles da zum Geldverdienen, um Geld und immer wieder Geld. Ein Trubel von Menschen, Wagen, Straßenbahnen, Fabriken, Dreck, das Ganze gewürzt durch Rauch und einen milden Regen. Das war unser erster Genuss, der sich bot. Dieses Bild des deutschen Bauern, des deutschen Landarbeiters, der in die USA geht, um ein bestimmtes Gebiet zu roden und dort dann landwirtschaftlich tätig zu sein. Das gilt zwar für erhebliche Teile des 19. Jahrhunderts, aber es ist eben nicht repräsentativ für die Deutschen. Das ist vor allen Dingen im späten 19. Jahrhundert nicht mehr die Regel. Im späten 19. Jahrhundert wird die USA als eine der aufstrebenden Industriestaaten der Welt, vor allem für Deutsche interessant, die in der Industrie ihr Geld verdienen wollen. Lieber Onkel, liebe Tante, wie du vielleicht schon durch Pubs erfahren hast, bin ich seit letztem Sommer in Milwaukee, wo ich in meinem Fach, das heißt als Techniker, eine schöne Stelle fand, in der größten Brauerei der Welt. Dieselbe ist ein wahrhaftiges Maschinenlabyrinth, von dessen Großartigkeit die wildeste Fantasie kein Bild machen kann. Um eine Idee davon zu geben, brauche ich bloß zu sagen, dass Pabst Brewing Company jährlich 1.090.000 Fass Bier macht. Da die Brauerei alles durch Maschinerie macht und fortwährend neue Maschinen erfindet, sind ein tüchtiger Ingenieur und mindestens 2 Zeichner nötig. Auch die Fässer werden von A bis Z durch Maschinen gemacht. Es sind hauptsächlich die großen Industriestädte im Nordosten des Landes, allen voran New York und Chicago, die für die deutschen Einwanderer begehrte Ziele darstellen, in denen sie sehr viel größere berufliche Möglichkeiten haben als in der alten Welt Deutschlands. Liebe Mutter, ich gelte jetzt hier dank meiner mathematischen Kenntnisse als tüchtiger Ingenieur. Ich wundere mich selbst zuweilen über meine Dreistigkeit. Das ist der Segen der Freiheit. Dürfte ich draußen in Deutschland, selbst wenn ich es verstände, solche Arbeiten übernehmen? Da heißt es erst, hast du die nötigen vorschriftsmäßigen Studien gemacht? Hast du die vorschriftsmäßigen Zeugnisse etc. etc.? Hast du die Erlaubnis der Regierung? Hier fragt einen keiner nach solchem Zeug. Hier fragt man nur, verstehst du es? Und wenn du es verstehst, so mache es. Der Ruf der Freiheit und der wirtschaftlichen Möglichkeiten, der aus Hunderttausenden, ja Millionen von Briefen in Deutschland eintrifft, bewegt immer weitere Menschen zu dem Entschluss, jetzt gehe ich auch. Wobei es sehr interessante und sehr faszinierende Entwicklungen gibt, dass bestimmte Wanderungstraditionen in Deutschland sich so stark ausgeprägt haben, dass Zielgebiete in Deutschland nicht gewählt werden, obwohl sie räumlich gar nicht so weit entfernt sind, sondern eine lange Wanderungstradition in die USA weiter fortbesteht, dass man schon davon sprechen kann, dass diese Auswanderung zu gewissen paradoxen Zügen führt. Der Weg ins Ruhrgebiet ist kurz aus der Umgebung von Osnabrück. Man kann im späten 19. Jahrhundert in 2, 3, 4 Stunden mit dem Zug im Ruhrgebiet sein. Essen, Duisburg sind aufstrebende industrielle Zentren. Aber auch im späten 19. Jahrhundert geht der Osnabrücker, der auswandert, in die USA, weil er dort seine Verwandten und Bekannten hat. In den 1850er Jahren wird vor den Toren von Osnabrück ein großes Stahlwerk aufgebaut, Georgsmarienhütte. Die Osnabrücker unterbäuerlichen Schichten, der Osnabrücker Tagelöhner, der Osnabrücker Landarbeiter, geht nicht nach Georgsmarienhütte. Mag es auch nur 10 Kilometer entfernt sein. Nein, er geht nach Missouri, denn dort leben seine Verwandten und Bekannten, sodass die Georgsmarienhütte östlich des Harzes ihre Arbeitskräfte anwerben muss, damit sie überhaupt die entsprechende Personalausstattung hat. Die Auswanderer halten es also sehr mit Familie und Tradition, auch in der neuen Welt, und sehen sich hier manch harter Prüfung ausgesetzt. Liebe Familie, das weibliche Geschlecht hat hier besonders große Rechte. In der Regel bekümmert sich eine amerikanische Hausfrau wenig um den Haushalt und sucht ihre Zeit mit Nichtstun zu vertrödeln. Lebt sie mit einem Mann nicht besonders gut, so darf sie ihn nur um irgendetwas anklagen und zur Bekräftigung der Wahrheit die Bibel küssen und der Mann wird, wenn auch unschuldig, bestraft. Hat ein junges Mädchen sich in einen verheirateten Mann verliebt, so klagt sie auf Vollziehung der Ehe, sie küsst die Bibel und der Mann wird nolens volens ihr Ehegemahl. Ledige Frauen haben das Recht, Land zu erwerben, eine Farm zu gründen und sie eigenständig zu betreiben. Das Wahlrecht erhalten sie deutlich früher als ihre Geschlechtsgenossinnen im viktorianischen England. Diese Entwicklung fußt neben dem vielbeschriebenen Mut und der sprichwörtlichen Selbstständigkeit der Pionierfrauen auch auf der Tatsache, dass man durch eine gleichberechtigte Gesetzgebung mehr Frauen in den Westen locken will. Denn sie sind bis ins 19. Jahrhundert hinein deutlich in der Unterzahl. Diese Emanzipation findet allerdings nur in den Linien der Pioniere statt. Mit gesetzter werdenden Verhältnissen verschwindet die Gleichberechtigung der Frauen schnell wieder. Sie kehren zurück an den Herd, sind alleine nicht geschäftsfähig, bedürfen eines umfassenden männlichen Schutzes. Puritanische Sittenstrenge und die damit einhergehende Langeweile dominieren den Alltag. Lieber Vetter, ich will euch überhaupt einiges von den amerikanischen Sitten und Gebräuchen beschreiben. Es ist sonntags keine Musik. Überhaupt hat man nicht viel Tanzbelustigung hier. Die, welche Freunde derselben sind, sollen in Deutschland bleiben. Vergnügung, das heißt reelle Vergnügung, kennt der Amerikaner nicht. Sonntags werden von morgens früh bis abends spät die Kirchen besucht, das heißt in den Städten. Auf dem Lande dagegen putzt man sich an und vertrödelt die Zeit mit Nichtstun. Jede Beschäftigung, Musik, Gesang an einem Sonntag ist Sünde, ja sogar straffällig. Die deutsche Sehnsucht nach Geselligkeit und Muße am Sonntag hinterlässt in der amerikanischen Gesellschaft tiefe Spuren. Und viele Amerikaner sind dafür dankbar. Der amerikanische Präsident John F. Kennedy drückt noch in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts seine Dankbarkeit aus. Besonders dem Einfluss der deutschen Einwanderer verdanken wir es, dass unser tägliches Leben von dem strengen und ernsten puritanischen Gepräge befreit wurde. Die Deutschen hielten zäh an ihrer Vorstellung vom kontinentalen Sonntag als einem Tag der Erholung, des Frühstücks im Grünen, der Familienbesuche, des ruhigen und friedlichen Biertrinkens in einem Gartenlokal fest, bei dem man genüsslich der Musik einer Blaskapelle zuhören konnte. Weniger erfolgreich war das Vermögen der Deutschen, die amerikanische Küche zu beeinflussen. Das Essen ist schrecklich schlecht. Tomaten als Suppe, Gemüse, Kompott, Kürbis und Maiskörner, Reis und allerhand solche für einen deutschen Geschmack unerträgliche Leckerbissen. Dazu ein noch rohes, zähes Beefsteak oder Roastbeef oder eben solches Hammelfleisch. Das alles macht gewöhnlich die Speisekarte aus, die wir zum sogenannten Dinner haben und die sich konsequent fast täglich gleich bleibt. Da muss ich mich dann zum Lunch, der um 12 Uhr in irgendeinem Restaurant eingenommen wird, entschädigen und satt essen. Diese Lunch-Restaurants sind fast alle deutsch, das heißt, sie haben eine gute, einfache Küche und kochen recht gut und schmackhaft. Da verbringe ich dann jeden Tag eine Stunde ganz in Deutschland. Manchmal bei Sauerkraut und Schweinsfuß, Gänsepfeffer oder irgendeinem anderen deutschen Gericht. Und denke an die Fleischtöpfe Magdeburgs. Wer aber in Deutschland sagt, hier lebe man gut, der lügt. Freilich isst man hier täglich dreimal Fleisch. Aber welches? Schlechtes und eben angebratenes, ungares Fleisch. Suppen kennt man hier nicht. Und in Gemüse sind die Eingeborenen imstande und stecken einen Kohlkopf, in der Mitte durchgeschnitten, in einen Topf. Und so kommt derselbe ohne Salz auf den Tisch. Salat wird unangemacht auf den Tisch getan. Aber anstatt Essig, Pfeffer und Salz gießt man Sirup darüber. Und das ist gewiss ein schönes Futter. Für uns Deutsche eine fatale Kost. Die deutschen Eigenarten und Traditionen treffen ihrerseits bei den Amerikanern ebenfalls auf wenig Sympathie. Obwohl die Deutschen auf lange Sicht gesehen sich schnell assimilieren und in die amerikanische Gesellschaft integrieren, treffen sie am Beginn der großen Einwanderungswelle nicht selten auf Widerstand und Ablehnung. Die Amerikaner sind sehr geneigt, die Deutschen etwas hintanzusetzen. Sie halten die Eingewanderten nur gut zum Arbeiten und bemogeln dieselben, wo sie können. Und namentlich ist dem Deutschen von Ehre und Stolz ein bitterkränkendes Gefühl, seine Landsleute als lästige Eindringlinge, gewissermaßen als untergeordnete Menschenklasse betrachtet und behandelt zu sehen. Man kann Siedlungszonen finden, in denen Deutsch die Hauptsprache ist. Und sie haben natürlich massive Konflikte, vor allen Dingen in den städtischen Besiedlungszonen, auch um die Sprache. Sie können einige Städte, beispielsweise im Staat New York, in den 1850er, 1860er, 1870er Jahren sehen, in denen der deutsche Bevölkerungsanteil sehr, sehr hoch ist und denen es sehr, sehr heftige Konflikte mit der einheimischen Bevölkerung gibt, weil diese einheimische Bevölkerung sich zunehmend überfremdet fühlt. Buffalo beispielsweise, kennt ganz, ganz heftige Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Amerikanern. Es geht um die Frage, inwieweit diese Deutschen nun bestimmte amerikanische Tugenden nicht beherrschen. Es wird davon gesprochen, dass diese Deutschen nicht die englische Sprache lernen, dass diese Deutschen sich nur in eng gefassten Einwandererkolonien bewegen, dass diese Deutschen den Sonntag nicht heiligen, dass diese Deutschen Katholiken sind und nicht Puritaner. Es wird davon gesprochen, dass diese Deutschen überhaupt nicht anpassungsbereit seien. Ganz ähnliche Stereotype finden Sie beispielsweise mit Blick auf irische Zuwanderer, Skandinavier oder viele, viele andere Gruppen, die vergleichsweise stark irgendwo sich ansiedeln. Der Strom der Einwanderer zieht, angefangen von ersten hauptsächlich religiös motivierten Gruppen wie Puritanern, Mennoniten, Quäkern, Anglikanern im frühen 16. Jahrhundert, zuerst langsam, dann zunehmend schneller, immer weiter westwärts. Die Erschließung Amerikas vollzieht sich an der sogenannten Frontier, eine sich ständig voranschiebende Linie, an der sich zunächst Pioniere niederlassen. Waldläufer, Pelzhändler, Goldsucher, Abenteurer. Die Siedlungsdichte liegt bei 2 bis 6 Personen pro Quadratmeile, häufig auch darunter. Mit der Zeit folgen immer mehr Menschen. Farmer, Missionare, Soldaten, Wanderprediger, Handwerker, bis schließlich erste kleine Städte entstehen. Den größten Anteil an der Kultivierung des Landes haben die Farmer, unterstützt vom Militär, das im Auftrag der Regierung gezielt die riesigen Büffelherden ausrottet, um den Indianern die Existenzgrundlage zu entziehen. Die Indianer leben über die gesamte Fläche der USA verteilt. Es gibt hunderte von Stämmen, die alle, gleichgültig, ob sie die Weißen ablehnen oder mit ihnen friedlich zusammenleben, mit der Zeit in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt werden. Arikara, Atsina, Blackfeet. Feindliche Indianer fielen in unser Settlement ein, raubten und mordeten, trieben unsere Herden fort und machten alle Wege unsicher. Dem regulären Militär, welches die Grenzen bewacht, war es nicht möglich, diese Horden zu vertreiben. Und die Settler, immer mehr von den Indianern belästigt, sprachen den Gouverneur um Hilfe an. Dieser warb junge Leute an, die sich freiwillig mit Pferd und Waffen versahen und sich verbindlich machten, die Indianer zu vertreiben. Ich ließ mich als Arzt anwerben und stand als solcher unter den Rangern für die Zeit von 9 Monaten. Während dieser Zeit haben wir die Indianer vertrieben, sahen in dieser Zeit weder Haus noch Hütte. Der Himmel war unser Dach, der Sattel unser Kopfkissen. In die Decke eingewickelt, lagen wir mit dem Revolver an der Seite, die Büchse im Arm. Selbst ich als Arzt war während der Campaign verpflichtet, Waffen zu tragen und zu gebrauchen. Während dieser Zeit erlegte ich selbst 5 Indianer, hatte aber auch das Unglück, mit einem vergifteten Pfeil durchs linke Knie geschossen zu werden. Grausame Schmerzen hielt ich aus, indem das Knie zur vierfachen Dicke anschwoll. Nach 8 Wochen war es mir erst wieder möglich, stumpend zu gehen. Viele meiner Kameraden bissen ins Gras. Viele litten unendliche Schmerzen an ihren vergifteten Wunden. Doch gelang es mir, mit der Hilfe Gottes, den meisten ihre Gesundheit wiederzugeben. Als unsere Mission beendet war, wurden wir ausbezahlt und entlassen, und jeder bekam noch eine Landschenkung von 940 Acker. In den 1830er Jahren sind die blutigen Auseinandersetzungen beendet, zu Lasten der Indianer. Unmittelbar danach beginnt die flächendeckende Besiedlung der USA durch die Weißen. Die Indianer leben außerhalb der Gesellschaft in Reservaten. Lieber Bruder, die Indianer sind die früheren Eigentümer des Landes. Sie haben das Land verkauft und haben keine Rechte mehr darin und sind des Landes verwiesen worden. In dem Busche sind keine mehr, in der Stadt wenige. Sie leben vom Fischen und Jagen. Es sind Menschen wie wir, aber ärmer. Sie beleidigen kein Kind. Lieber Vetter und liebe Nichte, im Spätjahre hatten wir viele Indianerdurchzüge. Hier am Wisconsin-Fluss hatten sie ihr Lager aufgeschlagen. Sie sind keine Menschenfresser, wie man bei euch sagt. Nein, es sind gutmütige Kinder der Wildnis und sie essen lieber Brot als Menschenfleisch. Aber sie wollen nicht gerne arbeiten. Liebe Eltern, die in Deutschland herrschende Furcht vor den Indianern kennt man hier nicht. Im Gegenteil, sie haben den größten Respekt vor den Weißen. Kleine Trupps rasten gewöhnlich des Jagens halber eine Strecke abseits von der Heerstraße, bei welcher Gelegenheit ein solches kleines Lager ganz in meiner Nähe 5 Tage war. Ich ritt mehrere Male zu ihnen und beobachtete sie ganz genau. Sie kamen mir gerade vor, wie die alten Deutschen zu Hermanns Zeiten beschrieben werden. Versteht sich Körpergröße und Farbe abgerechnet. Die Weiber müssen alles tun, während der Mann jagt. Sie müssen sogar das erlegte Wild an dem vom Mann bezeichneten Ort holen. Der Anführer, welcher unumschränkte Gewalt über sie hat, hat einen silbernen Ring, gleich einem großen Ohrring durch die Nase und bleibt immer zu Hause. Wahrscheinlich müssen ihn die anderen mit Nahrung versehen. Ich habe Männer und Frauen bei ihnen gesehen, welche noch ganz rüstig waren und die schwersten Holzlasten schleppten und dabei über 100 Jahre alt sind. Ihnen geistige Getränke zu geben, ist bei 200 Talern Strafe verboten, weil sie betrunken allerlei Unheil unter sich anstellen. Sie haben denselben Rechtszustand wie die Neger in Bezug zu den Weißen. Das heißt, nicht sehr viel mehr als das Vieh. Lieber Bruder, wir haben eine gute Ernte gehabt. So viel hätte ich in Deutschland fast in 3 Jahren nicht ernten können, auf demselben Land. Es ist ein ruhiges, zufriedenes Leben. Hier bekommt man keine Mahnungsblättchen. Hier kommt kein Gemeinderat einem ins Haus. Aber das Allerschönste, was ich hier finde, ist, dass man die Früchte eines armen Mannes von denen eines Reichen nicht unterscheiden kann. Die Arbeit ist hier nicht halb so schwer wie in Deutschland. Mich gereuen nur meine jungen Jahre, die ich da hab zugebracht. Er hat sich für viele erfüllt, der amerikanische Traum. Es sind weniger die vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichten, sondern einfache Erzählungen. Von einem Kleinbauern, der in Deutschland einen winzigen Acker besaß, von dem er sich und seine Familie nicht ernähren konnte und dort auch keine Möglichkeit sah, seine Situation zu verbessern. In Amerika wird er durch Fleiß und Geschicklichkeit zu einem wohlhabenden Farmer. Es sind tausende solcher Berichte, die in der alten Heimat zur Folge haben, dass viele sagen, das möchte ich auch, und sich entschließen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen und dorthin zu gehen, wo das möglich ist. Wenn man es einfach so lange immer wieder versucht, bis es schließlich gelingt, das ist der amerikanische Traum.